So tröstet nun einander mit diesen Worten. Vergesst nicht, er kommt nicht, um sich mit euren Sünden zu befassen, Gläubige. Die wurden schon bei seinem ersten Kommen weggenommen, am Kreuz. Schaut, wie die Neues Leben-Bibel Hebräer 9, Vers 28 formuliert. Genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer. Einmal hat gereicht. Es war ein vollkommen wirksames Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld. Der Schuld der Welt, ja, aber nicht unserer Schuld. Sondern er wird all denen Rettung bringen. Diese Rettung bezieht sich auf unseren neuen Körper. Vergesst nicht, dass das Wort Rettung allumfassend ist und auch unseren neuen Körper einschließt, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Gefällt euch die Predigt bisher? Wir werden also einen neuen Körper haben. Philipper, ich will euch zeigen, dass Paulus' Briefe voll davon sind. Ich verstehe nicht, warum Prediger nicht mehr darüber sprechen. Es ist die Hoffnung, die reinigt. Es gibt uns eine himmlische Ausrichtung, zu wissen, dass wir unser Leben hier nur vorübergehend leben. Das hilft uns, zu seiner Ehre zu leben, weil wir wissen, dass wir ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Philipper Kapitel 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Paulus wartet auf das Kommen von Jesus, nicht darauf zu sterben. Das ist die Haltung, die Gott von allen Gläubigen erwartet. Wir wissen nicht, wann er zurückkehren wird, aber wir wissen, dass es unmittelbar bevorsteht, besonders für diese Generation, die Israel wieder als Nation hat aufleben sehen. Wir warten sehnsüchtig auf den Erlöser, den Herrn Jesus Christus. Eine andere Bibelübersetzung gibt den Vers so wieder. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Hilft euch das? Tröstet euch das? Er kommt nicht zurück, um sich mit euren Sünden zu befassen, liebe Gläubige. Er kommt als Retter, um euren Körper zu erlösen. Eure Sünden wurden bei seinem ersten Kommen ein für allemal beseitigt. Und deshalb predige ich die Gnade, denn heute soll das Evangelium der Gnade verkündet werden, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Es gibt Christen, die glauben, dass Gläubige die große Trübsal durchleben werden. Und einige sagen, nur die reinen Christen würden entrückt. Das ist schwer zu definieren, denn jeder, der Fehler bei anderen findet, ist selbst auch sündig. Diese Theorie der teilweisen Entrückung besagt, dass nur die, die rein sind, hinaufgenommen werden. Wenn das der Fall wäre, würde Gott uns aufgrund unserer Sünden beurteilen. Aber unsere Sünden wurden ein und für allemal beseitigt. Viele Menschen finden das schwer zu glauben. Die Bibel sagt in Hebräer, dass er unsere Sünden ein für allemal beseitigt hat. Zurück zu Philipper 3, zu einer anderen Bibelübersetzung. Wir warten auf den Retter. Er wird als Retter für die Gläubigen kommen, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Sein neuer Körper, als er von den Toten auferstand, konnte essen. Er sagte, gebt mir Fisch, und er aß. Wir werden immer noch essen können. Wir werden immer noch essen können. Das Hochzeitsmahl des Lammes wird ein Fest sein. Vielleicht ein 10-, vielleicht ein 100-gängiges Menü. Wir werden David treffen und vieles verstehen, was wir jetzt noch nicht begreifen. Jesus wird unseren Körper verwandeln. Nicht in irgendeinen Körper, sondern in einen Körper, der seinem Leib der Herrlichkeit gleicht. Sein Körper konnte erscheinen und verschwinden. Er sagte seinen Jüngern, berührt mich, ich bin kein Geist. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und doch konnte er erscheinen und verschwinden. Sein Körper war nicht durch die Gesetze der Physik beschränkt. Das erklärt, dass wir bei der Entrückung verwandelt werden, bevor wir gegen das Dach prallen, versteht ihr? Ihr müsst nicht rufen, warte, Jesus, warte! Kein langsamer Aufzug, keine Warteschlangen. So wird es nicht sein. Wir hatten alle verrückte Fantasien, als wir jung waren. Aber der Körper von Jesus konnte erscheinen und verschwinden. Er konnte durch geschlossene Türen gehen. Die Jünger waren im Obergemach, die Türen waren verschlossen. Und dann erschien der Herr. Unser Körper wird wie sein Körper sein. Das habe nicht ich gesagt, sondern die Bibel. Er wird unseren Körper seinem verherrlichten Körper gleich machen. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass ihr in eurem neuen Körper den Herrn nie wieder enttäuschen werdet? Ihr könnt es nicht. Eure Tage des Sündigens sind vorbei. Die Dinge, für die ihr euch schämt und in die ihr manchmal fallt, die wird es nicht mehr geben. Zum Schluss noch ein Abschnitt aus 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Die Geheimnisse der Bibel sind sehr aufschlussreich. Vielleicht werde ich eines Tages eine Serie darüber machen. Selbst die Heiligen des Alten Testaments haben es nicht vollständig verstanden. Manchmal prophezeiten sie es in verborgener Form. Im Alten Testament kann man Sinnbilder der Gemeinde sehen, aber sie wurde erst im Neuen Testament offenbart. Sogar in den Evangelien wird die Gemeinde nicht vollständig enthüllt. Man bekommt Einblicke wie, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, das ist die Gemeinde. Aber Jesus konnte ihnen noch nicht die Fülle offenbaren. Es war noch nicht an der Zeit. Aber Gott berief Paulus, 3/4 des Neuen Testaments zu schreiben. Und Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Sogar die Entrückung ist ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. Was bedeutet das? Wir werden nicht alle sterben. Ihr solltet sagen, preis den Herrn. Freut ihr euch darauf? Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn Jesus kommt, zieht ihr Unsterblichkeit an. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass ihr nicht sterben könnt. Nächster Vers. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht bei Jesaja. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Sünde brachte den Tod. Und was ist die Kraft der Sünde? Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Noch einmal. Plötzlich, in einem Augenblick wird es geschehen. Die Wiederkunft ist anders. Jesus wird kommen und die ganze Erde wird ihn kommen sehen. Er wird leibhaftig kommen. Übrigens, es gibt eine Gruppe namens Präteristen. Sie behaupten, dass es keine zweite Wiederkunft von Jesus gibt und dass alles im Jahr 70 nach Christus passiert ist. Aber wie erklären Sie die Wiederkunft von Jesus im Jahr 70 nach Christus? Oh, sagen Sie, er kam geistlich zurück. Das ist gefährlich, denn das bedeutet, dass Jesus Christus nicht im Fleisch wiederkommt. Und die Bibel berichtet in Apostelgeschichte 1, und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wie ist er aufgefahren? Geistlich? Nein, leibhaftig. Er wird leibhaftig in gleicher Weise zurückkommen. Lasst euch nichts anderes einreden. Er kommt nicht nur im Geist zurück, sondern leibhaftig. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen, würden Leute doch nur an der Bibel festhalten. Plötzlich, in einem Augenblick, das griechische Wort für Augenblick ist Atomos. Die griechische Silbe A ist wie unsere Silbe Un, wie bei Unwahr. Wenn man un hinzufügt, bedeutet es das Gegenteil von wahr, richtig? A ist wie eine Verneinung. Atomos. Daher kommt das Wort Atomsekunde. Atomisch, wörtlich Atomos, bedeutet nicht teilbar, unteilbar. Es kann nicht geteilt werden. Unteilbar schnell. Deshalb können Atome zu einer Bombe werden, wenn sie gespalten werden. Es wird so schnell geschehen, dass es nicht geteilt werden kann. In einem Augenblick, einem Wimpernschlag. Ein Wimpernschlag ist so schnell, dass man ihn kaum wahrnimmt. Die Entrückung wird so schnell geschehen, dass, wenn du mit einem Nichtchristen im Aufzug bist, er sich umdreht, mit dir spricht und zack, bist du weg. So wird es geschehen, versteht ihr? Es wird nicht so sein, dass ihr euch verabschieden könnt. Tschüss, bis später. So wird das nicht sein. Nein, es wird so geschehen. Ihr seid weg, in einem neuen Körper und sofort beim Herrn. Ihr werdet keine Höhenangst haben, denn im neuen Körper habt ihr vor nichts Angst. Für diejenigen, die sagen, Pastor Prince, ich habe solche Höhenangst, ihr werdet einen neuen Körper haben, keine Sorge. Die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Alles wird so schnell geschehen, dass die Welt es nicht sehen wird. Alles, was sie wissen werden, ist, dass es ein großes Verschwinden gegeben hat. Deshalb versucht der Teufel, Filme und dergleichen über das große Verschwinden zu verbreiten. Er muss es irgendwie erklären. Dennoch werden viele nach unserer Entrückung gerettet werden. Aber ihr Leben wird schrecklich sein unter dem Antichristen. Liebe Gemeinde, Jesus kommt für euch zurück, weil er euch liebt. Denkt daran, bevor das Schlimmste passiert, wird Jesus Christus zurückkehren. Das ist die Hoffnung, die uns reinigt. Lasst uns jetzt alle unsere Köpfe neigen und die Augen schließen. Ich möchte am Ende dieses Gottesdienstes für euch beten. Lasst uns den Schutz Gottes nicht als selbstverständlich ansehen. Falls du dein Vertrauen noch nie in Jesus Christus als deinen persönlichen Retter und Herrn gesetzt hast, dann höre zu. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat Jesus gesandt, um am Kreuz für deine Sünden zu sterben. Es war Liebe, die ihn dort hielt. Er liebte dich so sehr, dass er die gesamte Strafe, die auf dir lag, auf sich nahm. Er hat den ganzen Zorn Gottes am Kreuz gestillt, für dich und für mich. Gott hat ihn aus diesem Grund gesandt. Gott liebt dich, mein Freund. Er liebt dich so sehr, dass er dich in seine Familie aufnehmen will. Sei kein wildes Schaf da draußen. Wenn man an ein Schaf denkt, denkt man nicht an ein wildes Schaf. Schafe sind dazu bestimmt, in der Herde zu sein. Sei nicht dort draußen, wo die Wölfe sind, wo du nicht beschützt bist. Ein Schaf ist nicht dazu gedacht, sich selbst zu versorgen. Gott kennt die Lasten, die auf deinen Schultern liegen, die Sorgen dieses Lebens, deine täglichen Pflichten. Aber, mein Freund, willst du unter den guten Hirten kommen? Wenn der Herr dein Hirte ist, wirst du keinen Mangel haben. Das verspricht Gott in den Worten der Bibel, die er eingegeben hat. Setze dein Vertrauen auf Christus. Überall, wo du bist, wenn du sagst, Pastor Prince, bete für mich, ich möchte, dass Jesus Christus mein Retter und Herr wird. Wenn das dein Wunsch ist, dann bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass du ihn am dritten Tag mit einem neuen Körper von den Toten auferweckt hast. Ich danke dir, dass alle meine Sünden wirksam beseitigt wurden. Ein für alle Mal. Und dass Jesus zurückkehren wird, um meinen Körper zu verwandeln, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ich warte darauf. In der Zwischenzeit, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Salbe mich, um ein Leben zu führen, das deinen Namen unter den Menschen verherrlicht. Im Namen von Jesus bitte ich dich. Amen. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist vollkommen gerechtfertigt. Gott liebt dich. Komm weiterhin in die Gemeinde und bringe einen Freund mit. Erzähle der Welt, was du gerade gehört hast. Es gibt auch weltliche Ereignisse, die diese Wahrheit unterstreichen. Die ganze Welt bewegt sich in eine Richtung. Aber bevor das Schlimmste passiert, wird er uns entrücken. Lasst uns alle für den Segensspruch aufstehen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Preist den Herrn. Seht, diejenigen, die die Gnade nicht verstehen, werden die heutige Predigt nicht verstehen. Deshalb vermischen sie alles, weil sie glauben, dass Christen immer noch bestraft werden. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Gnade versteht, um das Wort recht zu teilen. Hebt eure Hände in diesem Saal und überall dort, wo ihr das gerade seht. Das ist die Haltung, die Jesus einnahm, als die Jünger ihn das letzte Mal im Fleisch sahen, in seinem neuen Körper. Im Lukas-Evangelium heißt es, dass er mit ausgestreckten Händen hinaufstieg. Was für ein schönes Bild. In gleicher Weise wird er wiederkommen. Er verließ die Jünger, indem er sie segnete. Er wird wiederkommen, um seine Gemeinde, seine Braut zu segnen. Ich glaube, dass eine der Segnungen, die er ausgesprochen hat, die Worte waren, die Gott dem Hohepriester von Israel auftrug, über das Volk zu sprechen, damit Gott seinen Segen auf sie legen würde. Der Herr segne jeden Einzelnen von euch. Mögt ihr immer gesund und stark sein und diese Stärke zu seiner Ehre nutzen und nicht für eure eigenen Begierden verschwenden. Möge der Herr euren Reichtum vermehren, aber nutzt ihn niemals für egoistische Zwecke, sondern um ein Segen zu sein, ein großer Segen. Möge der Herr eure Feinde, die euch aus einer Richtung angreifen, vor euch in sieben Richtungen fliehen lassen. Möge der Herr eure Kinder segnen, nicht nur um Schulprüfungen zu bestehen, sondern mit der Weisheit Gottes, um eine persönliche und innige Beziehung zu ihm selbst zu haben, damit sie seine Liebe in jungen Jahren erfahren und gerettet werden, so wie ihr gerettet seid. Der Herr segne eure Nachkommen, eure Kinder. Der Herr beschütze euch diese Woche vor allem Übel, vor allen Viren, vor allen Infektionen, vor allen Krankheiten, vor Unfällen und Gefahren, vor bösen Menschen, vor allen Mächten der Finsternis, vor jeder dämonischen Macht, vor dem Bösen selbst. Der Herr selbst halte euch vom Bösen fern. Der Herr gewähre euch Gunst, kröne euch mit Erfolg. Der Herr lasse alles, was ihr anfasst, gedeihen, so wie er es für Josef tat. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch mit ausgestreckten Händen. Er möchte, dass ihr ihn immer so in Erinnerung behaltet, euch segnend und liebend, immer. Und der Herr schenke euch Frieden, Shalom, im Namen von Jesus. Amen.